Einheit 1. A. Übung 3. 1. Hallo, du kommst gerade aus dem Urlaub zurück und machst schon Kaffeepause? Ja, 5 Minuten Pause müssen sein. Nach 3 Wochen Urlaub bin ich schon wieder voll im Stress. Erzähl mal, wie war es denn? Wunderbar. Wir hatten so ein Glück mit dem Wetter. Was habt ihr gemacht? Wir waren jeden Tag am Strand und haben im Meer gebadet. Urlaub an der Nordsee ist wirklich schön. Leider war ich noch nie am Meer. Du musst da unbedingt mal Urlaub machen. Das lohnt sich. Zwei. Ist hier noch frei? Ja, bitte, nehmen Sie Platz. Vielen Dank. Sind Sie neu in der Firma? Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Ja, ich arbeite erst seit 5 Tagen hier. In welcher Abteilung sind Sie? Ich arbeite im Lager. Gefällt Ihnen die Arbeit? Ja, sehr gut. Auch die Kollegen sind sehr nett. Sie helfen mir immer, wenn ich Fragen habe. Ja, wir haben hier in der Firma wirklich ein gutes Arbeitsklima.